WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst unter uns hier im Radio bei 1 Live und ungefähr um 17 Minuten nach kommt dann das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Letzte Sendung vor unserer Osterpause und wie immer freitags eine freie und offene Themenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit Trude. Trude ist 75. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Domian. Ja, Trude, ich freue mich. Ja, und ich erst. Ja. Ich freue mich und danke dir, dass du mir dein Ohr schenkst. Ja, sehr gerne. Und bedauere aber sehr, dass wir dich bald nicht mehr hören werden. Ach, Trude, das ist so lange hin noch. Ja, aber immerhin. Immerhin. Ja, so. Du hattest diese Woche das Thema Geld. Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen Kummerkasten. Und zwar habe ich eine ganz gute Freundin, die ist 88 mittlerweile. Und als man bei ihr die Diagnose Alzheimer feststellte oder machte, da hat sie ein Testament gemacht. Ja. Und hat mich dann kommen lassen und gefragt, in diesem Testament beerbt sie auch einen Verwandten. Und hat mich gefragt, ob ich mich also um diese ganze Angelegenheit kümmern werde. Er hat dich gefragt, wer? Meine Freundin. Sie hat dich gefragt. Bitte? Sie hat dich gebeten, dass du dich um alles kümmerst. Nein, sie hat mich gefragt, also sie wollte ein Testament machen und in dem Testament sollte ein Verwandter von ihr auch was erben. Und aber ich sollte das, was er erben sollte, da sollte ich mich aber drum kümmern. Aha, was heißt denn drum kümmern? Ja, das ist Bargeld. Wie hoch? Und das ist eine Summe mit, eine Zahl mit 4 Nullen. Eine Zahl mit 4 Nullen? Mhm. Also wir sind im Hunderttausender-Bereich. Ja. Ja. Ja. Und das wusste ich aber alles nicht. Das wusste ich nicht. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe ihr das versprochen, dass ich mich darum kümmern werde. Ich kenne den jungen Mann, aber ich habe da keinen Kontakt. Ja, wie alt ist denn der junge Mann? Der wird so 30 sein. 30? Ja. Warum muss sich da jemand drum kümmern? Warum bekommt er nicht das ganze Geld auf einen Schlag? Nee, erst einmal hat er noch nie gearbeitet, aus gesundheitlichen Gründen. Und lebt also vom Sozialamt oder was weiß ich. Ja. Also er wird vom Amt unterstützt. Ja. Und ja, er lebt sehr, sehr, sehr ärmlich. Und hatte auch in der Jugend Drogenprobleme. Und kann mit Geld nicht umgehen. Ach so, und das weiß deine Freundin. Nur wusste deine Freundin. Das hat sie gewusst. Ja, und das hat sie alles gewusst. So hat sie gesagt, da muss die Trude ein Auge drauf haben. Ja, genau. Was genau oder wie ist das denn in dem Testament formuliert? Wie sollst du dich darum kümmern? Also ich werde da als Testamentsvollstrecker angegeben. Ich habe das ja dann im Nachhinein zugeschickt bekommen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein kleinerer Geldbetrag, der vielleicht zum Führerschein reicht oder, ne? Du hast nicht klar mit ihr damals darüber gesprochen? Nein, nein, nein. Das, was ich jetzt durch das Testament erfahren habe, ich glaube, das wusste keiner. Ihre ganzen Verwandten werden da ja auch noch mit beerbt und dass sie so vermögend war, das wusste keiner. Wie ist denn das überhaupt? Deine Freundin lebt ja noch. Ja. Und dann ist jetzt schon das offengelegt, das Testament und ja, die Zahlen. Wir haben das zugeschickt bekommen, was jedem zusteht, was jeder erben soll. Naja, ist das wahrscheinlich ein üblicher Vorgang? Ich kenne mich da nicht so aus. Denke ich mal. Ich weiß das ja auch nicht. Auf jeden Fall, ich war so. Aber jetzt nochmal die Frage, Trude. Ja. Wurde nicht damals zwischen dir und deiner Freundin besprochen, in welcher Weise du dich darum kümmern sollst? Also so, dass ich ihm das einteile und dass es ihm eben besser geht, dass okay. er auch mal im Urlaub fahren kann und. Ich verstehe. Dieses ist aber nicht so definitiv im Testament formuliert worden. Doch, ja. Dass du es einteilst. Ja, genau, ganz genau. Wo ist dann das Problem? Ich bin damit jetzt praktisch überfordert. Jetzt weiß ich auch nicht, da er ja vom Amt lebt, ob das Amt dann noch das Geld wegnimmt oder. Das wird bestimmt gegengerechnet, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und da gibt es auch noch ein Kind und das Kind lebt bei der Pflegefamilie und die bekommen ja wahrscheinlich auch Zuwendungen. Ja, aber diese Zuwendungen, die deine Freundin im Sinn hat, die betreffen ja zunächst mal ausschließlich diesen jungen Mann. Ganz genau, ganz genau. Also du fühlst dich überfordert, das jetzt zu organisieren und du weißt gar nicht... Wenn ich eines Tages davor stehe, ich weiß es nicht. Man hat ja da nicht alle Tage mit zu tun. Mhm. Und vor allen Dingen diese große Summe, ich bin da richtig schockiert. Mir kam gerade folgende Idee. Mhm. Vielleicht könntest du es ja so machen, dass damit du die Verantwortung so auch vom Hals hast und die das ist ja auch ein bisschen bedrückend so etwas. Genau. Dass du letztendlich veranlasst, dass dieser Mann für einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum automatisch von einem Konto so und so viel Geld überwiesen bekommt und dass du gar nicht weiter etwas damit zu tun hast. Ah ja, das würde gehen. Ich glaube schon. Ich rate dir aber dringend, vorher nochmal einen Anwalt aufzusuchen, dass der dich berät, wie das gegengerechnet wird. Nicht, dass der junge Mann da noch große Verluste hat oder ich weiß nicht. Das muss man genau regeln. Ja. Aber wenn du genau beraten würdest von einem Anwalt und ein Konto einrichtest und ich komme mir schon vor wie so ein Finanzberater. Ja. Und es kommt mir gar nicht so in den Sinn. Und einen Dauerauftrag veranlasst, dass dieser Mann so und so viele Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß nicht, wie lange das hält, so und so viel 100 Euro bekommt, brauchtest du dich doch gar nicht mal um kümmern. Oder übergibst es einem Notar, der das dann überwacht. Also ich kann an deiner Stelle verstehen, dass du nicht jeden Monat überlegen musst und kannst. Ich weiß das wohl von ihrem Erzählen her. Also wenn er Geld brauchte, dann stand er auch vor ihrer Tür. Und sie hat ihm dann auch immer geholfen und hat ihm auch gerne geholfen. Weil sie ja seine Lage kannte. Also geh zum Anwalt, lass dich beraten. Und ich glaube, ich würde es jetzt mal so spontan gesagt, würde ich das, glaube ich, so machen. Dann hätte ich die ganze Sache halt auch vom Hals. Ja. Und das wäre eine ordentliche Lösung. Genau, einen bestimmten Betrag festlegen. Genau, der immer überwiesen wird. Genau, wenn wenn der Gesamtbetrag so hoch ist, hat der Mann da ja ganz lange was von. Ja. Soll er auch haben. Ja. Soll er auch da so hat sie das auch gesagt. Aber wie gesagt, ich war ja schockiert über diese Summe. Ich habe gedacht, der kann sich da ein neues Fahrrad kaufen oder was weiß ich. Ne? Manche alten Leute haben richtig Kohle, wo man es gar nicht glaubt. Ja. Trude, haben wir es, ne? Ja, Julian, ich wünsche dir und deinem Team, erstmal bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Hilfe, für alle. Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch fröhliche Ostern. Wünsche ich dir auch. Alles Gute, Trude. Ich danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Matthias, 60 Jahre. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Matthias. Schön, dass ich mit dir mal sprechen kann. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich wollte mich noch mal äußern zu dem Thema Geld. Letzten Mittwoch Mittwochnacht. Eigentlich muss ich sagen, die ersten zwei Gespräche, die am Mittwoch liefen, von dem Heinz mit den 100 Millionen oder mehr und von der Erika als zweites, das war eigentlich schon exemplarisch für diese Gesellschaft. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das war ein extremer Kontrast. So, da hättest du eigentlich die Sendung schon beenden können und da wäre es das gewesen. Nee. Also, damit war alles eigentlich gesagt, weil ich meine, ich finde, okay, dass der eine oder andere mehr verdient oder weniger verdient, ist ja okay. Mhm. Wenn ich einen Managerposten habe okay, dann oder Firmeninhaber bin. Mir geht es darum, eigentlich, dass das Geld, was da zum Ausdruck kam, weil die Erika mit 700 Euro in Hamburg noch ihre Miete bezahlen muss und dann vielleicht 200 Euro zum Leben hat, das ist ja schon, das ist unterste Schublade eigentlich. Das ist unterste Schublade, allerdings. Ich glaube, aus Berlin kam die Erika. Ja, das ist unterste Schublade für eine Frau, die ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Genau, die hat 40 Arbeitsjahre hinter sich vielleicht oder irgendwas. Und weißt du, Matthias, ich glaube traurigerweise, dass es sehr vielen alten Leuten so geht. Ja, es sind ja, ich meine, ich bin 60, ich bin jetzt auch im Moment Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Ich werde Hartz-IV bleiben bis zur Rente, weil ich mit 60 Jahren, ich habe in der Gesellschaft keine Chance mehr, irgendwo einen Job zu kriegen. Wie lange bist du schon Hartz-IV-Empfänger? Seit 3 Jahren. Ja, was hast du früher gemacht? Ich bin Chemieingenieur. Ach. Als Baulader gearbeitet. Also tolle Ausbildung, guten Job gehabt? Ja. Und das ist mein Problem. Mein Problem ist das, dass es wird immer geredet von wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Fachleute, aber diese Gesellschaft ist nicht in der Lage, ihre eigenen Fachkräfte zu integrieren. Ja, die vielleicht ein gewisses Alter haben, aber entsprechend auch viel Erfahrung und die arbeiten wollen, so wie du. Ja, ja. Du würdest mit Kusshand irgendeinen Job, nicht irgendeinen, sondern einen Job aus deinem, für deine Qualifikation würdest du nehmen. Ja, sicher. Ja, klar. Ja. Und was kriege ich zur Antwort? Ja, du kennst das vielleicht, da kriegst du als lapidare Antwort, ja, wir haben uns für eine andere Person entschieden. Mhm. Oder ich habe auch schon als Antwort bekommen, sie sind überqualifiziert. Ja, kannst du ja auch nichts verkaufen. Nee, was soll ich dazu sagen? Das bedeutet, wenn du schon seit 4 Jahren in Hartz IV hängst und jetzt die nächsten 4 Jahre auch Hartz IV hast, das heißt, deine Rente ist dann auch sehr gedrückt, runtergedrückt. Ja, ich hab bis 2009 habe ich eigentlich fast durchgängig gearbeitet und habe gutes Geld verdient. Also ich habe zumindest erstmal habe ich da kein Problem, jetzt mit der Rente auszukommen. Aha. Also das sind vielleicht ein Tausender oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Aber Matthias, wie kommt dir denn dann so jemand vor, wie der, ich glaube Heinz oder Karl-Heinz hieß er, der Reiche, wenn jemand von einem Vermögen von 100 Millionen Euro erzählt, wie kommt dir das vor? Ich habe nichts dagegen, wenn der Heinz 100 Millionen verdient hat, wenn er sagt, ja, er hat das ehrlich verdient mit seinen Versicherungsverträgen oder was, keine Ahnung, ist ja okay. Aber wenn ich mich dann so darstelle, mit seinen Bildern da, die er da Mittwoch damit präsentiert hat. In der Wohnung, die Bilder, die in der Wohnung hingen, oder die Fotos aus der von der Villa, ja. Ja, ja. Und dann sagt er, ja, ich bin zwar reich, ich habe Haufen Geld, aber ich mache ja auch was für die Armen, ich unterstütze arme Kinder. Das ist für mich eigentlich moderner Ablasshandel. Wir hatten ja gestern schon einen Anrufer, der sagte oder hatte die These vertreten, dass wenn so sehr reiche Leute, und da gibt es ja so viele von mittlerweile, wenn die dann so soziale Projekte unterstützen, dass das nichts weiter ist als eine Gewissensberuhigung. Ja, genau, ja. Andererseits sind die mir dann noch lieber, die zumindest ihr Gewissen beruhigen, als die reichen Leute, die überhaupt nichts machen. Weißt du? Ja, aber ich meine mal, pass auf, was mein Problem ist, oder was mein Problem ist, nicht mein Problem, ich muss mein Leben selber gestalten. Ich habe jetzt am nächsten Dienstag einen Termin mit meiner Bundestagsabgeordneten, weil es gibt ja so viele Leute, du kennst das, Politikverdrossenheit, und ich gehe nicht mehr wählen, und wem soll ich denn überhaupt noch wählen, passiert sowieso nichts, und so weiter und so fort. Da habe ich mich mal kundig gemacht, und wer ist mein Vertreter im Bundestag? Ja. Das ist bei mir, in meinem Wahlkreis, ist das der Herr de Maizière. Ah. seines Zeichen Innenminister. Sehr praktisch. Gleich ganz oben. Ja, aber ich werde damit auch nichts bewegen, aber ich will mal mein Problem vorbringen. Matthias, ich meine, du wirst vielleicht mit deinem eigenen Gespräch nichts bewegen, aber wenn ganz viele Leute Gespräche führen, bewegt man was. Ja, sicher. Mhm. Und ich kenne das ja aus meinen Freunden und Bekanntenkreis, die sagen alle, ach, ich geh nicht mehr wählen, was bringt denn das und so. Und für die spreche ich ja auch mit. Ja, ich finde das übrigens, das ist der falsche Weg. Dann überlässt man wirklich alles allen anderen, wenn man nicht mehr wählen geht. Also ich finde, man soll sich schon einbringen. Und das, was du jetzt machst, dass du so ein Gespräch bei deinem Bundestagsabgeordneten führst, finde ich vorbildlich. Das ist perfekt. So muss es sein. Wird er denn persönlich dann in der Sprechstunde auch anwesend sein, Herr de Maizière? Ja. Ja? Wurde mir, also ich habe, es gibt bei uns im Wahlkreis, gibt zwei Abgeordnete im Bundestag, das ist der Herr de Maizière, der ist Direktkandidat. Mhm. Da habe ich noch keinen Termin. Und jetzt habe ich aber am nächsten Dienstag, jetzt nächste Woche Dienstag, ist eine Bundestagsabgeordnete, die von der SPD über die Landesliste irgendwie gewählt wurde. Ist ja schon mal ein Anfang. Unterhältst du dich? Da habe ich nächsten Dienstag einen Termin. Sehr gut. So, da will ich mal so meine Sorgen und Probleme vorbringen. Finde ich ausgesprochen gut. Matthias, dann wünsche ich viel Erfolg bei dem Gespräch. Schöne Grüße an die Herren und Damen aus der Politik. Und ich bedanke mich bei dir, dass du deine Meinung gesagt hast und dein Statement hier geäußert hast. Ich freue mich auch, dass ich mal mit dir reden konnte. Ja? Ich verfolge deine Sendung sporadisch, weil ich nie immer so um die Zeit munter bin. Ja. Muss ich mal sagen, aber ich finde es ganz toll, ganz wunderbar. Ich danke dir vielmals und alles Gute, Matthias. Okay. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das Fernsehen kommt und bis dahin gibt's ein klein bisschen Musik. So, ihr Lieben, der Vorspann läuft im Fernsehen, das sehe ich gerade. Es kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. Dann sind wir hier alle vollzählig, wie sich das gehört. Ein paar Sekunden, wenige Sekunden. So, ihr Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Mit ihr Lieben meine ich jetzt die Fernsehzuschauer. Hier im Radio haben wir schon angefangen und wir bitten sehr um Entschuldigung, dass es so spät heute geworden ist, aber das liegt an den aktuellen Geschehnissen und den verschiedenen Sondersendungen im WDR Fernsehen. Da hat sich das ganze Programm nach hinten verschoben. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Das ist die letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Dann sind wir alle nochmal zusammen und das ist doch sehr nett. Also freie Themennacht wie immer, freitags, und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. So, und es geht gleich weiter mit Tobi und Tobi ist 21. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Domian, hallo. Hallo, Tobi. Um was geht's bei dir? Bei mir soll es nochmal um das tragische Flugzeugunglück gehen in Frankreich. Ja. Ich möchte erst nochmal mein Beileid an alle Angehörigen aussprechen und ganz viel Kraft wünschen für die nächste Zeit, die mit Sicherheit sehr schwierig ist. Ja. Ich möchte aber eher auf die Berichterstattung in den Medien zu sprechen kommen. Stört dich da was? Ja, also ich finde, dass es ist schwierig zu sagen, also ich finde einfach, also ich habe direkt die ersten Sendeminuten mitbekommen, wo noch nicht ganz klar war, was genau passiert ist. Und es wurde direkt dort schon angefangen zu spekulieren, was denn überhaupt die Ursache ist. Mhm. Anstatt eben erstmal nur die Fakten zu berichten und zu erzählen, was denn eben passiert ist. Aber ist das nicht menschlich? Ich gehe gleich mal dazwischen, entschuldige. Ist das nicht menschlich, allzu menschlich, dass man bei so einer Katastrophe sofort anfängt nachzudenken, Gott, was könnte es eventuell gewesen sein? Ja, natürlich. Das stimmt natürlich auch, dass man in gewisser Weise schon natürlich wissen will, was passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob man sich diese Frage direkt in der ersten Minute schon stellen muss, weil da ist ja jedem klar, es gibt noch keine Ermittlungsergebnisse und das dauert alles an. Deswegen fand ich das einfach ein bisschen zu früh. Aber was wurde denn Schlimmes gesagt? Es wurden ja nur die Möglichkeiten so in den Raum gestellt. Es hätte sein können, dass es ein technischer Defekt war, es hätte sein können, dass es ein Terroranschlag war oder was weiß ich. Genau. Das ist doch alles in Ordnung, wenn man diese Gedanken zunächst mal so durchspielt. Ja, gut, das stimmt jetzt auch, aber ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen zu früh, wenn dann auch sofort, es ist schwierig. Also ich finde halt, wenn dann auch sofort Luft, also dann werden natürlich sofort Experten auch gefragt, was es sein könnte und dann werden vergangene Unfälle wiederholt und da werden dann Spekulationen angegangen, wie es gewesen sein könnte. Ich verstehe, was du meinst. Da gebe ich dir auch recht. Ist es vielleicht eine Art Überberichterstattung, dass man zu viel redet am Anfang? Das auf jeden Fall. Ja. Also man hat noch gar keine Fakten, aber muss halt einfach dann schon Sendezeit füllen. Also alle Sender haben ja dann sofort ihr Programm umgestellt und will die Sondersendung, was ja eigentlich auch richtig so ist. Ja. Also vor allem die Nachrichtensender, man muss ja darüber berichten. Aber vielleicht ab und zu mit ein bisschen mehr Vorsicht. Mhm. Also was mich gestern zumindest stutzig gemacht hat, war, der französische Staatsanwalt hat das so gesagt, dass der Co-Pilot der Schuldige ist und Schuld trägt. Nur der Staatsanwalt hat es gesagt und alle haben sich draufgesetzt auf diese Äußerungen. Da waren doch noch eine ganze Menge Fragen offen. Man hat sofort gesagt, er ist es und nur so kann es gewesen sein. Ich meine, die Sache liegt da sehr nahe, dass er diesen Selbstmord begangen hat. Aber es ist noch nicht bestätigt und das ist eben auch das, was ich jetzt auch sehr anprangere, dass jetzt die Medien in dieses Dorf fahren, wo der gewohnt hat, das Haus zeigen der Familie, das Haus belagern, versuchen Angehörige zu bekommen, sofort Fotos zeigen und so weiter. Ja. Und falls sich jetzt wirklich herausstellen sollte in den nächsten Tagen, dass es vielleicht doch ein unglücklicher Umstand ist, den wir uns noch gar nicht vorstellen können und es wirklich doch ein tragischer Unfall war, dann wurde diese Person umsonst im Fernsehen dargestellt, absolut. Die Familie wurde belagert und das finde ich schlimm. Ja, da hast du völlig recht. Wobei ich wirklich in diesem Fall glaube, dass es wohl so war, dass er Schuld trägt. Ja. Aber du hast vollkommen recht, man muss nicht das Haus der Eltern zeigen. Nee. Und man sollte auf jeden Fall versuchen, die Angehörigen von dem Täter so weit wie möglich zu schützen. Denn die können ja wirklich nichts dafür. Ja, wie findest du es, dass man den Namen des mutmaßlichen Täters öffentlich sagt und auch das Bild zeigt? Wie stehst du dazu? Das finde ich auch nicht okay. Also erstmal muss man da sagen, dass der Staatsanwalt, finde ich, da den großen Fehler gemacht hat. Und also ich habe direkt die Pressekonferenz gesehen und als er den kompletten Namen gesagt hat und auch noch buchstabiert hat, war mir sofort klar, wenn ich jetzt in den nächsten 10 Minuten in die Bild-Zeitung schaue oder auf Bild.de gehe, dass da ein Foto von ihm zu sehen ist mit irgendeiner Überschrift, die übertrieben ist und dann eben noch ein Foto zu zeigen. Manche Sender haben sie verpixelt, manche haben es nicht verpixelt. Das ist auch immer so eine Gratwanderung. Also nicht Bild, sondern Spiegel Online hat heute eine Erklärung geschrieben, die ich nachvollziehe. Und zwar sagt Spiegel Online auch den gesamten Namen. Und die Kollegen von Spiegel Online begründen das somit, dass diese Person aufgrund dieses ungeheuren Vorfalls und dieser ungeheuren Katastrophe eine Person des Zeitgeschehens jetzt schon geworden ist. Daher kann man das auch öffentlich sagen. Da ist ja auch was dran. Wenn er wirklich der Täter ist und alles deutet darauf hin, kann man das ja auch richtig, so sagen. Richtig, aber die Sache ist eben, wenn er wirklich der Täter ist. Und deswegen finde ich, ist das alles ein bisschen zu früh. Also wenn es jetzt in den nächsten Tagen, also wenn die offizielle Bestätigung kommt, dass er es wirklich war, dass es hundertprozentig sicher ist, dann sehe ich das auch so. Dann ist es ein großes öffentliches Interesse. Dann wollen die Leute wissen, warum hat er das getan? Was ist da passiert? Tobi, ich höre gerade, dass wir genau zu dem Thema auch noch eine Anruferin haben, die Christel heißt. Bleib du auch mal dran, Christel. Vielleicht, Tobi, vielleicht können wir uns zu dritt halten. Da ist Christel, 65. Guten Morgen, Christel. Ja, aus Berlin. Aus Berlin, das ist sehr schön. Christel, dein Vorredner spricht mir vollends aus der Seele. Mhm. Wie siehst du es? Als ich davon gehört habe, ich habe ja das Glück, kann am Tage schon fernsehen und dachte mir, guck mal was Solides, nimm Phoenix, ARD und ZDF. Ja. Ist es ja. Und es ging am Anfang noch, aber als es anfing, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, fast jeder Satz begann, wir wollen nicht spekulieren, aber könnte es nicht sein, dass vereiste Sensoren, Giftgas im Cockpit, Bewusstlosigkeit der Piloten, Terroranschlag, so ging das im Grunde genommen immer weiter, immer weiter. Und dann hatte ich noch, die hatten einen sehr sympathischen Gast, einen Luftfahrtjournalisten namens Späth, der mindestens 5 Szenarien auf Lager hatte, was da alles sein könnte. Mhm. Der war auch bei Maybrit Illner. Habe ich ihn auch gesehen, genau. Und der hat ja eigentlich Fachleute in Grund und Boden gequatscht. Mhm. Und dann war ist mir aufgefallen, eigentlich distanziert sich ja jeder Journalist von der Bild-Zeitung. Aber als die Bild-Zeitung was rausbrachte, ich weiß jetzt nicht, was die, dass der depressiv ist oder so, dieser Co-Pilot, da lief ein Band durch, so nach dem Motto, naja, wir zeigen es ja mal, wurde auch geschrieben, gemäß Bild-Zeitung. Da hatte ich so das Gefühl, naja, wir müssen das ja vielleicht auch mitteilen. Wenn es wahr ist, waren wir dabei. Na und wenn es nicht stimmt, dann hat es ja die Bild-Zeitung gesagt. Also ich höre daraus, Christel, dass es dir auch alles viel zu schnell und zu viel zu hysterisch ist. Ja, vor allen Dingen, es war auch die Reden über seine Depression. Was war das heute in der Aktuellen Stunde, die Dame, ich weiß den Namen nicht, als sie denn sagte, naja, wenn man jetzt ins Flugzeug steigt, dann guckt man sich die Piloten schon genau an. Da ging es um die Depression. Also erstmal steht gar nicht fest, ob er eine Depression hat. Nein, hatte. Das steht überhaupt noch gar nicht fest. Und ich weiß nicht, was sieht man denn, wenn einer depressiv man ist? Kriegt er Pickel oder eine dicke Nase? Ja, und nicht jeder Depressive ist gleich ein Täter. Ja, ne? genau. Und ich weiß, wovon ich spreche. Weil du auch darunter leidest. Also ich war maßlos empört über, weil ich dachte immer, dass das ist ein bisschen solider. Oder, ich weiß es nicht, müssen die Öffentlich-Rechtlichen auch so sparen, dass da gar keine fundierte Ausbildung mehr hintersteckt. Das weiß ich nicht. Da ist schon eine fundierte Ausbildung. Aber die Kritik kann man sich natürlich einstecken, dass man in Zukunft, wenn so etwas passiert, da wirklich vorsichtiger rangehen und maßvoller berichten sollte. Ja. Tobi, das ist wahrscheinlich in ganz in deinem Sinne, was Christel sagt, oder? Richtig, auf jeden Fall. Da kann ich auch nur zustimmen. Ich kann vielleicht noch auch sagen, ich kann auch von der anderen Seite berichten. Ich arbeite nämlich selbst in der Medienbranche als Kameramann. Und als was? Ich sag mal, mein als Sohn auch. Als Kameramann, achso. Als Kameramann, genau, beim Fernsehen. Aha. Und wenn das Ganze hier bei uns in der Region wäre, da wo ich herkomme, wir würden wahrscheinlich leider ganz genauso reagieren und genauso an die Schule fahren, an das Haus fahren und versuchen auch natürlich irgendwie emotionale O-Töne zu bekommen. Ich will dir mal sagen, an die Schule fahren finde ich auch noch okay, wenn man das auch alles maßvoll macht. Wenn man Bilder... Reporter, aber ich weiß nicht, welche Reporter, dass die Schüler aufgefordert haben, mit ihrem Handy Fotos zu machen. Das hat der Bürgermeister von Haltern erzählt. Da baten Reporter, die Schüler mit dem Handy Fotos zu machen, um das nachher weiterzugeben. Was denn für Fotos? Von was? Von den betroffenen Schülern, von der Trauerfeier, von den Zusammenkünften. Ja. Also ich habe gedacht, das wäre zu Ende damals mit dem Unglück, ich glaube in Gladbeck. Christel, ich will dir was sagen. Du bist eine erfahrene Frau von 65. Du weißt, und wir alle wissen es, wie sensationslüstern der Mensch ist. Das sehen wir bei jedem Autounfall auf der Autobahn, dass sich eine Traube von Schaulustigen bildet. Ja, und mittlerweile behindern die noch den Verkehr, weil die das Unglück mit den Handys filmen. Also so scheint der Mensch veranlagt zu sein, aber da muss man natürlich gegenhalten. Frage noch an Tobi. Arbeitest du für einen öffentlich-rechtlichen Sender oder für einen privaten Sender? Also wir sind eine Produktionsfirma, das heißt, also wir beide. Achso, für beide. Ja. Meine Familie auch. Mein Mann war beim FFB, beim RIAS und dann die Übernahme Deutsche Welle. Ja. Und mein Sohn ist Kameramann in Irland. Na, dann bist du ja auch indirekt eine Fachfrau, Christel. Ja. Naja, ich nicht. Ich habe ja damit nicht... Nee, aber du hast das erzählt bekommen, so wie es ja, so abgeht. Ja, aber ich hätte noch eins, wo ich vielleicht fachlich besser bin, nur ganz kurz. Ja. Das war zu der armen Frau, die so viele Jahre gearbeitet hat. Mir tut sie leid mit dem wenigen Geld. Die Erika. Aber ich muss eins dazu sagen, sie hat mit Sicherheit ganz viele Jahrzehnte gearbeitet. Aber dazu muss ich sagen, die Rentenversicherung ist eine Solidargemeinschaft. Mhm. Und sie war ja viele, viele Jahre selbstständig mit ihrem Mann. Mhm. Und da haben die mit Sicherheit nicht an die Altersversorgung gedacht. Vielleicht. Und dann kann sie natürlich auch aus der Rentenversicherung keine Rente kriegen. Mensch, die Christel sagt aber fundierte Sachen zu jedem Thema. Ja, ich habe da gearbeitet. Also das ist nicht so was Sensationelles. Verstehe. Christel und Tobi. Ja. Ich danke euch beiden sehr für die Meinungsäußerung und wünsche beiden alles Gute. Ja, wünsche ich ebenso. Dankeschön. Ja, ich auch und gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Ja, gute Nacht. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.30 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postbox. Und zwar nochmal eine Post zum Thema In-vitro und schwanger mit 53. Das Thema hatten wir ja vor ein paar Wochen. Da schreibt Melanie: Hi Domian, ich bin selbst mittlerweile 49 Jahre alt und hatte Zeit meines Lebens einen Kinderwunsch. Nie und nimmer aber käme ich auf die Idee, auf diesem Weg vielleicht doch noch schwanger zu werden. Ich wäre eine alte Frau, wenn mein Kind ins Teenageralter käme. Ich könnte seine Oma sein. Und gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung hätte mein Kind nicht viel von mir. Für mich sind Frauen, die so etwas in dem Alter machen, reine Egomanen. Dann kommen wir nochmal zum Thema Geld. Haben wir gerade ja auch schon drüber gesprochen. Das war unser Hauptthema hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Paul 23 schreibt: Herr Domian, der steinreiche Mann mit einem 100 Millionen Euro Vermögen, der bei dir in der Sendung gesprochen hat, war mir total unsympathisch. Ich fand auch, dass du zu freundlich zu ihm warst. Ich glaube, er hat sich in seinem Leben vielen Menschen gegenüber unmoralisch verhalten. Anders ist es nicht möglich, so ein Vermögen anzuhäufen. Ich will nicht sagen, dass er sich ungesetzlich verhalten hat, sondern einfach nur unmoralisch. Die arme alte Frau, die nach ihm in deiner Sendung dran war, hätte ihm doch das Herz brechen müssen. Weißt du, ob er ein Hilfsangebot gemacht hat? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß davon nichts. Ich kann mich mal erkundigen bei meiner Redaktion, ob es da irgendwie ein... Nein, es gab keins, höre ich gerade. Es gab kein Hilfsangebot. So, und zum selben Thema schreibt Janosch: Hallo Domian, sensationell, dass sich bei dir ein so schwerreicher Mann gemeldet hat. Wer also alles Domian guckt. Ich habe vor dem Typ höchsten Respekt. Er kommt von ganz unten und hat aus seinem Leben wirklich was gemacht. Ich könnte schwören, dass ganz viele Leute aus deinem Publikum bei diesem Mann die Nase gerümpft haben. In Deutschland springt einen an jeder Ecke eben der Neid an. Meine Familie kommt aus den USA. Dort werden reiche Leute respektiert oder sogar bewundert. Mein Traum ist es auf jeden Fall, auch sehr reich zu werden, schreibt Janosch. So, und dann gibt's Post von Christian. Christian schreibt: Du musst auf jeden Fall weitermachen, Domian. Ich höre dich und sehe dich nicht oft, aber wenn ich dich sehe, dann prägt es mich sehr. Vor ein paar Jahren kam ich mit meiner besten Freundin aus der Disco. Es war Sommer und wir standen auf einem Parkplatz, Schiebedach offen, und wir guckten in den Himmel. Ein Anrufer erzählte, dass er Krebs hat und nur noch 2 Monate zu leben hat. Wir weinten beide und seitdem leben wir intensiver. So, und dann habe ich noch was, ich habe mir was vermasselt. Ich habe noch einen Brief bekommen. Den Brief habe ich vermasselt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer ihn geschickt hat. Aber in dem Brief war noch ein kleines Geschenk. Das zeige ich jetzt hier mal in die Kamera. Die Stammzuschauer werden jetzt schon kapieren, was das ist. Das ist ein Ölkännchen. Denn diese Woche hatten wir ja wieder mal das Problem, dass mein Moderationsstuhl gruselig gequietscht hat, und der Zuschauer hat netterweise ein Ölkännchen geschickt, damit der WDR nicht so viel Geld ausgeben muss. Wir haben es ja hier nicht. Aber der WDR hat es mir auch schon geölt. Aber auf jeden Fall stelle ich dieses Ölkännchen jetzt in mein Fach hier in der Redaktion, und wenn irgendwas ist, dann mache ich das persönlich, und da sind wir alle nicht genervt. Also lieber Spender des Ölkännchens, ich habe den Brief verbummelt. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. So, Ende der Postbox. Und jetzt machen wir weiter mit Michael. Und Michael ist 32. Guten Morgen, Michael. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, bisschen kompliziert. Also ich bin seit, 15 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und, jetzt will er es gerade erklären und er ist weg. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir... Ach, ich sag euch mal zwischendurch noch das Thema. Also wir haben ja jetzt Osterpause ab Montag und wir sind wieder da am Montag, dem 13.04., also in 2 Wochen. Und dann in der Woche, in der Nacht dann von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir auch wieder ein Thema. Und das Thema heißt Gewalt. Und wenn ihr gerne mit mir über das Thema Gewalt sprechen wollt, könnt ihr euch jetzt natürlich schon per Mail anmelden. Ich möchte gerne dann mit Gewaltopfern sprechen. Also wart ihr vielleicht schon einmal in ein Verbrechen verwickelt, in ein Gewaltverbrechen verwickelt? Habt ihr Gewalt in eurer Kindheit oder in eurer Ehe erlitten? Hat man auf euch schon psychische Gewalt ausgeübt? Oder mögt ihr vielleicht sogar Gewalt? Zum Beispiel in der Sexualität. Und ich möchte auch gerne mit Tätern sprechen, mit Gewalttätern. Also wenn ihr dann nach Ostern gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch doch per Mail schon an, Thema Gewalt und Mailadresse domian@wdr.de. So, neuer Versuch mit Michael. So Michael, da bist du nochmal. Ja, da bin ich. Bitte nicht nochmal auflegen. Nein, ich habe nicht aufgelegt. Nee, dann war es irgendwas. Ja, wie gesagt, es ist so, ich bin langjährig mit meiner Freundin zusammen. 15 Jahre, sagtest du. Ja, so in etwa. Und wir haben teilweise beide das Verlangen, uns sexuell anderweitig auszuleben. Ja, also... Das Problem ist aber einfach nur, dass wir uns beide zu sehr damit verletzen würden. Also würden? Das würden, heißt, ja, wenn wir es ausleben würden, ja. Ihr habt es noch nicht gemacht? Nein. Ihr würdet, also rein theoretisch wäre, was man so offene Beziehung nennt, eventuell ein Modell? Also ich hab auch sehr intensiv mit ihr darüber gesprochen, schon öfter, und sie weiß das auch. Und Von wem kommt denn der Wunsch, die Idee? Von dir? Die Idee kommt von mir, aber sie hat mir auch offenbart, dass sie dasselbe fühlt. Mhm. Also in ihren Träumen und in ihrem tiefsten Inneren. Aber ich sag mal, 15 Jahre ist ja auch nicht gerade wenig. Also das ist ja eine Zeit, die... Ja, absolut. Also das heißt, hat man ab und zu das Gefühl, ich finde das spannend oder das spannend, vielleicht auch eine ganz andere Sexualpraktik, als die man in der Beziehung erlebt. Ne? Ja, finde ich völlig nachvollziehbar. Und aber wie gesagt, ich habe das Problem, das auszuleben, und sie eben auch. Mhm. Also das heißt, ich bin schon mal fremd gegangen, das weiß sie auch. Mhm. Und das hat sie mir auch vergeben, und sie hat auch gesagt, wenn es nochmal passiert, dann... Schluss. Wie würdest du denn, du hast es ja gerade schon so ein bisschen kritisch eingeordnet, aber ein bisschen genauer, wie würdest du eure Sexualität beschreiben, die ihr im Moment noch habt? Die ist super. Die ist super? Die ist super, ja. Ja, dann verstehe ich nicht, wieso wollt ihr dann... Ja, das ist eben das Verlangen, andere Frauen mal zu spüren oder zu... Bei ihr wahrscheinlich genauso. Wenn sie mir sagt, dass sie von Sex mit anderen Männern träumt, denke ich mal, dass sie da ähnlich fühlt wie ich. Ne? Ich hatte jetzt so gedacht, die Luft ist raus bei euch. Nee, die Luft ist nicht raus. Wie viel Mal habt ihr Sex in der Woche? Oh, so 2-3 Mal. Mhm, mhm. Okay. Und das ist auch erfüllend, ne? Ja, aber dennoch ist da ein Wunsch, wir wollen auch mal was anderes. Ja, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Wir wollen auch mal woanders lecker essen gehen. Ja gut, so. Bei mir glaube ich mehr als bei ihr, ne? Ja. Und dein Kollege sagte vorhin auch, versuch doch mal sowas wie Singerclub oder, aber das ist zu offensichtlich, das ist zu, und sie hatte mir, wie gesagt... Lass mich fragen, das ist natürlich schon eine interessante Richtung, dann wärt ihr beiden ja zusammen und hättet euch quasi im Blick und könntet trotzdem was anderes erleben. Warum ist das keine Option? Weil sie wahrscheinlich mehr damit ein Problem hätte als ich. Mhm. Womit hätte sie denn am wenigsten ein Problem? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Kann das sein? Habe ich gerade so ein Gefühl? Dass wir zu wenig reden, ja. Nee, ich habe sogar ein Gefühl, dass das doch eher alles so von dir kommt. Ja, aber wenn sie mir schon sagt, sie träumt auch davon. Ja. Aber sie sagt, sie träumt davon. Resultiert denn, träumen ist das eine, resultiert denn aus diesem Träumen auch eine reale Sehnsucht, das zu erleben, bei ihr? Sie sagt nur, sie würde es nicht ausleben. Sie würde es nicht ausleben? Wenn ich nicht auslebe, lebt sie es auch nicht aus. Wenn ich auslebe, lebt sie es auch aus. Okay, dann ist ja schon mal klar, dass der Hauptimpuls von dir kommt. Sie könnte damit leben, es nicht auszuleben. Ja. Du hast aber den Drang, du willst es ausleben. Nee, es ist ein Zwiespalt, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also ich will sie nicht verletzen, aber auf der anderen Seite ist das Verlangen halt da, ne? Genau, so meine ich. Aber da muss man sich fragen, was ist einem wichtiger, die Beziehung oder sexueller Spaß, ne? So, da hast du mir den entscheidenden Satz aus dem Mund genommen. Genau, das ist die Entscheidung. Ja. Nichts gegen offene Beziehung. Ist sicher eine sehr tolle Regelung, wenn beide damit einverstanden sind. Ja, dann müssen es beide wollen. Es müssen beide damit einverstanden sein und beide müssen eine klare Haltung haben. Wenn da nur ein bisschen Verletztheit ist und Misstrauen und Angst, dann kann man das nicht machen. Und man da kann niemals jemanden zwingen in diese, oder drängen, sagen wir es mal so, in diese Richtung sich zu verhalten. Weil dann geht alles den Bach runter. Das würde ich auch nicht machen. Also dann bleibe ich lieber so, wie ich jetzt bin, in meiner eigenen sexuellen Welt mit ihr und wir haben unseren Spaß. Gäbe und wenn dann wirklich mal, ich sage jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, ein Überdruck da ist, dann weiß man ja, wie man sich helfen kann. Ne? Du hast mir gerade sowas vorweggenommen. Wir reden vielleicht nicht genug. Darüber, das, ja. Ist das so? Ja, es ist eben auch das offen anzusprechen, das fällt dann doch schon dem einen oder anderen öfter schwer, ne? Wie oft habt ihr denn schon darüber gesprochen? Etliche Male schon, aber wir kommen zu keinem Resultat. Mhm. Eben aus dem Grund, den ich dir vorhin genannt habe, ne? Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, wir lassen das so weiterlaufen. Ich glaube, das und auch hören auf, uns gegenseitig weiter zu verletzen. Ja, ich glaube, du musst das jetzt auch so akzeptieren, dass das eigentlich für sie nichts ist. Ja. Und dann musst du eine Priorität setzen, wenn du hast eine gute Sexualität mit deiner Freundin, man kann halt nicht alles haben, da verzichtet man halt auf etwas. Finde ich auch nicht so schlimm. Ich meine, Appetit holen ist vielleicht erlaubt und dann isst man halt zu Hause, ne? Wenn du es so hinkriegst, ja. Ja. Ist die Sache schon klar, ne? Ich denke... Also, gebe ich dir völlig recht, Michael. Ich denke, wir schaffen die Sache auch. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, euch beiden. Brauch auch keinen Psychologen jetzt. Also empfehle ich dir nicht, nee. Nee. Brauche ich auch nicht. Ich danke dir trotzdem und ich finde es schade, dass du bald Schluss machst mit deiner Sendung, ja, im nächsten Jahr. Ja. Aber die Nation bräuchte dich eigentlich. Aber naja, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Danke dir sehr und schönen Gruß an deine Freundin, deine danke. Frau. Danke. Tschüss. Ciao. Und hier geht's gleich weiter mit der Anne. Die Anne ist 67. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Damian. Hallo, Anne. Auch da freue ich mich, Barbe. Ja, um was geht's denn bei dir? Ja, folgendes. Ich spreche jetzt mit einem Strohhalm im Mund mit dir. Ja, du sprichst ein bisschen anders als normal. Mit einem Strohhalm im Mund. Mit einem Strohhalm im Mund. Meine Krücke praktisch. Erklär mir das. Und zwar leide ich einer Dystonie. Eine oromantipolären Dystonie. Erklär uns das mal auf Deutsch. Das ist eine Verkrampfung im Mundbereich. Eine Verkrampfung im Mundbereich? Ja, und zwar ist das psychisch funktionell überlagert, aber auch irgendwie. Das heißt, du kannst deinen Mund nicht normal bewegen? Ja, das ist so eine Überreaktion, eher über Überbewegung. Irgendwie ist es ganz eigenartig, die Krankheit ist selten und noch nicht sehr erforscht. Es gibt doch eine Dystonie-Gesellschaft in Hamburg. Mhm. Und die Dystonie hat auch verschiedene Formen. Also der eine hat es im Mundbereich, wie ich. Andere haben einen Schiefhals oder sie klimpern mit den Augen oder Schreibkrampf, irgendwie Hand in der Hand. Manche haben sogar in Stimmbänderkrampf. Die können nicht die Krägste nur darum. Wie lange hast du das schon? Ich habe das seit so 15 Jahre. 15 Jahre schon? Ja, und... Jetzt erklär mir das mal, bevor wir das vergessen, was das mit dem Strohhalm auf sich hat. Warum kannst du sprechen mit dem Strohhalm? Ja, ganz blöd. Irgendwie... Das ist irgendwie wie so ein Hals. Schwer zu erklären. Ich weiß auch nicht. Anne, können wir ein Experiment machen? Du nimmst mal den Strohhalm raus, mal hören, wie sich das anhört. Nimm ihn mal raus. So. Ja, dann bald das bei schon. Also jetzt ist der Strohhalm raus? Ja. Aber schwer. Du hast das seit 15 Jahren, hast du gerade gesagt. Ja. Was hast du schon alles dagegen getan? Versuch das mal ohne Strohhalm zu erzählen. Ich kann ohne Strohhalm, ist das schlecht. Okay, da will ich dich nicht quälen. Also der Strohhalm ich ist... Ich muss den Strohhalm haben. Okay, das ist irgendwie auch vielleicht so eine psychologische Stütze, dass du den Strohhalm zwischen den Lippen hast. Ja, ich habe doch schon im Internet gesehen, einige Leute, die auch die Krankheit haben, die beschreiben das auch. Nur die eine hat ein Hölzchen im Mund und... Hast du den Strohhalm so im Mund, wie man eine Zigarette im Mund hat? Nein, quer. Ach so, quer. Irgendwie, egal wie. Irgendwie, der Hauptsache ist im Mund. Ah, ich verstehe. Irgendwie, ja. Also wahrscheinlich hat das mehr eine psychologische Hilfe als eine wirkliche körperliche Hilfe. Man weiß es nicht. Vor 15 Jahren, was ist irgendetwas vor 15 Jahren passiert? Ja, einiges. Und zwar, ich hatte lange in Frankreich gelebt und kam vor 16 Jahren wieder nach Deutschland zurück. Ja. Und ein Jahr, nachdem ich hier dann praktisch gelebt habe, da fing das an. Das war sogar am Anfang so schlimm, dass ich noch nicht mehr essen konnte richtig. Ich habe manchmal ein Butterbrot gegessen mit dem Teelöffelchen. Ja. Oder musste mich da hinsetzen mit dem Schlapperlätzchen oder unten im Putzlumpen, um überhaupt essen zu können. Alles. Aber das Essen geht mittlerweile... Ja, es ist weg. Das geht ja. Noch mal zurück. Damals, du kamst aus Frankreich. Bist du, bist du ungerne zurückgekommen? Ja. Was hast du in Frankreich gemacht? Gearbeitet. Als was? Erstens mal im Büro und nachher auch praktisch auch im Bürobereich. Also, ja. Ist aber ein ungewöhnlicher Ort, so, um im Büro zu arbeiten. Wie kam das, dass du nach Frankreich... Das hatte ich schönste Zeit meines Lebens im Grunde. Und warum bist du wieder zurückgegangen nach Deutschland? Ja, weil da hatte ich auch einige Probleme und nachher... Weil ich immer irgendwie ein Romantiker bin, immer durch Männer irgendwie, soll ich sagen, veräppelt wurde. Und da kam ich in Schwierigkeiten, immer. Achso, du kamst in Frankreich schon in Schwierigkeiten? Ja, da hatte ich dann so Kleidentaschen, Pfannen und da dachte ich, naja, mach einen Neuanfang wieder in Deutschland. Aber der Neuanfang ist nicht so gelungen. Ach, das Katastrophe. Das mit dem Mund, wie du es gerade beschrieben hast, kam das schleichend? Es kam schleichend. Aber unheimliche Probleme hatte ich. Siehst du, wenn ich nur davon anfange zu sprechen, dann wird es schlimmer. Ich mag schon, ja. Und wenn ich weine, wenn ich heule, dann kann ich normal reden. Das ist was Eigenes. Ohne Strom, also, dann kann ich normal sprechen. Wenn du richtig traurig bist und weinst, kannst du ganz normal sprechen. Ja, wenn ich wütend bin. Aber das deutet ja, ich will jetzt nicht küchenpsychologisch hier spekulieren, das deutet ja auf eine ungeheure Verhakung und Verkrampfung in dir hin. Ja. Warst du denn in den vielen Jahren mal bei einem Psychologen, Psychiater? Ja, aber dann kriegt man, heißt das, eine Dystonie und das haben wir noch nicht richtig erforscht und in die Richtung geht's dann. Ne? Also das war nicht gewinnbringend? Nein. Warst du denn mal in einer psychosomatischen Klinik? Nein, deshalb nicht, aber vor früher mal irgendwann. Früher? Also vor dieser Zeit? Ja, vor 30 Jahren hatte ich dann eine reaktive Depression. Ja. Und war ein Vierteljahr in der Klinik. Ja. Und da hatte ich keine Medikamente bekommen in der Zeit. Dann hat sie nur mit mir gesprochen. Und komischerweise, das war auch, da war ich auch in Frankreich. Und bin zurück nach Deutschland und da kam ich in die Klinik. Und dann bin ich schnell wieder zurück nach Frankreich. Ich bin zum zweiten Mal zurückgekommen. Und jetzt ist ganz extrem. Ich kann ja nicht gut sprechen mehr. Überall werde ich angeguckt, als ob ich geistig nicht auf der Höhe wäre. Das vereinsamt auch, ne, diese Erkrankung. Und alles hat sich von mir abgewandt. Keine Freunde, nichts, als Lippe, einsam. Du lebst einsam. Ja. Hattest du denn irgendwann mal so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen Partner? Ja, aber nichts Richtiges auch nicht. Und Kinder hast du auch? Und das ist auch noch so, sondern es war auch die Einsamkeit. Dann hatte ich mir immer gewünscht, im Leben mal ein lieber Partner. Und ich bin halt hoffnungslos romantisch, ne? Und du bist hoffentlich romantisch, aber wahrscheinlich auch sehr traurig, oder? Unheimlich. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Schwierigkeit dazu. Ich muss auch hier aus der Wohnung raus. Du musst aus der Wohnung, aus deiner Wohnung raus? Warum? In 4 Wochen soll ich hier raus, und zwar deshalb, weil der Eigentümer ist verstorben. Mhm. Und da kamen 14 Erben, die nicht hier, die wollen dann ihre Sache dann verwerten, ne? Eigentum. Ja, ja, verstehe. Und dann hat man gar keine Chance. Und das hat sich so weit jetzt richtig entwickelt, dass ich jetzt praktisch einen Vergleich zugestimmt habe, was vielleicht nicht gerade so clever war. Ja. Vielleicht hätte ich sollen auf den Prozess ankommen lassen. Was heißt das denn, Vergleich? Ich habe zugestimmt, auszuziehen, schnell und Schwimmspiels zusammenhören. Durchschneidende Hinderung jetzt, finde ich keine Wohnung. Das heißt, du musst der Wirtschaftsinhalt dann zugesagt, okay, und dann sagen die Leute ne ab. Und ich bin sicher, das hat auch mit meiner Behinderung zu tun. Ja, das halte ich, glaube ich, auch. Die Menschen sind so. Stell dir mal vor. Das heißt, Mensch, Anne, das heißt, du musst in 4 Wochen raus und hast noch keine Wohnung? Nein. Und ich renne darum, du, eine ganze Zeit telefoniere und mache. In welcher Stadt wohnst du denn? In Koblenz. In Koblenz? Ja. Wie viel Miete kannst du denn zahlen? Bitte? Wie viel Miete kannst du zahlen? Ja, so an die 600. Okay. Wir können es ja nur mal so fragen und hier sagen. Ja. Und dann kommt dazu, vielleicht ist das auch ein Grund, aber ich nehme an, dass es mehr an einer Behinderung ist. Ich habe ein kleines Sündchen. Das, ja. Und dann kommt dazu, es sind so viele Leute, habe ich schon gemerkt, hier in Deutschland, die mögen keine Tiere. So, jetzt will ich das nicht verallgemeinern, aber ich habe jetzt für die letzte Zeit festgestellt. Also. Jetzt spreche ich übrigens ohne Strohhalm. Aber das hier hatte ich meinen Daumen an die Zähne geklemmt. An was an die Zähne geklemmt? An meinen Daumen. An den Daumen, na Daumen. Ja. So, Anne, pass mal auf, jetzt... Ganz blöd. So. Ich weiß ja nicht, was in Sachen Wohnung da jetzt passiert. Das lassen wir mal offen. Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn Anne eine Wohnung bekäme, schnell in Koblenz. Aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und deshalb möchte ich dringend, dass du jetzt mit meiner Psychologin redest. Ich habe das im Gefühl, ich kann es dir nicht begründen, dass man dir helfen kann. Ich glaube das einfach. Wenn du in gute psychotherapeutische Hände kommst, glaube ich, dass man dir helfen kann. Ich habe auch schon gemerkt, Donne Jan, wenn ich Französisch spreche, ne, dann geht's auch besser. Das schreit doch alles nach einer psychologischen Lösung. Wir rufen dich, ich bitte dich aufzulegen, und wir rufen dich jetzt nochmal zurück und alles Weitere im Hintergrund. Ich bin froh, dass ich nur einer und mich kümmert. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles Gute, Anne. Und vielleicht vielen können, Dank, vielleicht, Daniel. Vielleicht können wir dir ja oder jemand anderes auch noch weiterhelfen. Ich würde vielen, vielen Dank dir. Gell? Alles Gute, du legst auf, wir melden uns ich gleich. Ich bin richtig happy mit dich. Liebe Anne, leg du bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. So, und hier ist der Tim. Und Tim ist 21. Guten Morgen, Tim. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tim. Um was geht's bei dir? Computerspielsucht geht's bei mir. Computerspielsucht? Ja. Das heißt, du bist betroffen? Richtig. Wie lange schon? Seit 4 Jahren ungefähr. Beschreib mal so dein Computerleben. Ja, also ich stehe morgens auf und dann fange ich eigentlich an zu spielen. Bis abends guckt eine Sendung. Also wann stehst du auf, wie viel Uhr? 11 Uhr ungefähr. Und dann den kompletten Tag bis jetzt hier in die Nacht rein? Ja, also so lange nicht. Ich spiele ca. 8 Stunden täglich. Mhm. Ja, und manchmal auch nachts. Was spielst du? Counter-Strike Global Offensive. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, aber es, der Name sagt mir was. Ja. Du bist 21 Jahre alt normalerweise. Mit 21 genau. Macht man irgendwas. Man studiert, man arbeitet, man hat eine Ausbildung gemacht. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht. Und dann bin ich nicht übernommen worden und seitdem bin ich arbeitslos. Seit wann? Seit jetzt letztes Jahr. Ja. Und was hast du gelernt? Fachlagerist. Was? Fachlagerist. Fachlagerist, okay. Genau. Wo wohnst du? Bei deinen Eltern noch? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Und finanzierst dich durch Hartz IV oder Beihilfe? Genau, ja. Hartz IV. 4 Jahre führst du so ein Leben, aber da hattest du ja dann noch gearbeitet. Genau, ja, aber ich habe dann nach der Arbeit immer gespielt, bis spät in die Nacht. Was ist so mit Thema Freunden oder Freundinnen? Nee, Freundin habe ich nicht und Freunde habe ich auch nicht. Das heißt, du hast überhaupt keinen nahen Menschen um dich rum? Doch, meine Familie. Also ich wohne zwar nicht zu Hause, aber ich bin einmal die Woche bei meiner Oma essen, einmal die Woche bei meiner Mutter essen und ja, das war's eigentlich. Wissen die, wie du lebst, was du machst? Nee, die wissen das nicht genau. Familie, klar, das ist ja auch schon mal ganz gut, aber sonst gibt es kein Umfeld, einen Freundeskreis oder nahen Menschen. Nee, guten. Ich lebe zurückgezogen. Wie fühlst du dich denn dabei, wie du jetzt so lebst? Es geht so. Also es könnte besser sein. Ich würde schon mir eine Freundin wünschen eigentlich. Mhm. Du gehst ja nie raus. Nee. Du hängst also nur in ich gehe nur einkaufen. Oder halt, wie gesagt, ein-, zweimal die Woche bei meiner Oma oder meiner Mutter essen. Wie groß? Und ansonsten bin ich zu Hause. Ja, wie groß ist deine Wohnung? 35 Quadratmeter. Wie schaffst du den kleinen Haushalt? Da muss man ja ein paar Sachen machen. Wie schaffst du das? Ja, meine Mutter kommt hier putzen. Ja, na super. Ja. Das sollte auch nicht sein. Ja, eigentlich ein junger Kerl, der keine Arbeit hat, kann zumindest zu Hause die Wohnung in Schuss halten. Ja, das stimmt. Aber du hast ja selbst gerade das Wort Sucht gebraucht. Ich würde schon sagen, dass es eine Sucht ist. Hast du denn schon mal versucht, dagegen zu arbeiten oder davon wegzukommen? Nicht wirklich, nee. Warum nicht? Ja, weil es macht ja auch viel Spaß. Ich habe ja auch nichts zu tun. Was soll ich sonst machen? Mhm. Aber es ist ja ein extrem ödes Leben, was du führst. Ja. Und ein einsames Leben. Ja, das stimmt. Und ich finde ja alles toll, was man so macht, aber der Spaß hört eigentlich immer dann auf, wenn die andere Sache, also das Hobby, Macht über einen hat. Und das ist ja in deinem Fall so. Der Computer hat Macht über dich, nicht du über den Computer. Ja. Die Spiele beherrschen dich, nicht du die Spiele. Ja. In der Tat kann das zu einem regelrechten Suchtverhalten führen, wie wenn du drogenabhängig wärst. Ja, aber es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Drogenabhängigkeit. Psychisch in gewisser Weise kann das durchaus vergleichbar sein. Okay. Weil dein ganzes Leben dreht sich ja um das Spielen. Ja, also fast mein ganzes Leben, ja. Was ist so mit Alkohol oder vielleicht doch Kiffen oder sowas? Nee, also ab und zu trinke ich mal ein Bier, aber damit habe ich jetzt keine Probleme. Mhm. Mensch, Tim, das ist genau immer so der Punkt, wenn man merkt, dass man irgendwie auf der falschen Spur ist. Und das merkst du ja offensichtlich, sonst hättest du gar nicht angerufen. Ja, das stimmt. Dann muss man irgendwas machen. Da muss man... Ja, ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht, ob ich mir das Internet abbestellen soll. Dann kann ich ja gar nicht mehr spielen. Also bevor ich finde ja immer, bevor man in Therapie geht oder zu einer Beratungsstelle und so, sollte man erstmal selbst versuchen, dagegen anzugehen. Und das ist zum Beispiel eine super Idee, die du gerade da geäußert hast. Ja. Wenn du allerdings das Gefühl hast, ich pack das alleine nicht, dann lass dich von einem Fachmann, vom Therapeuten beraten. Es gibt mittlerweile, es gibt in diesen Beratungsstellen schon extra spezielle Bereiche für Computerspielsucht. Ja, ich glaube, ich werde das erstmal versuchen, selber das einzuschränken oder wenn das nicht geht, dann das Internet einfach zu kündigen. Ich rate es dir dringend, weil du kommst immer auf größere Distanz zur Arbeit, du verlierst den Kontakt zur Arbeitswelt. Ja, das stimmt. Du kriegst keine Freundin, keine Freunde. Letztendlich ist da eine sitzt in kompletter Einsamkeit und ohne Arbeit. Und das ist ja absolute Scheiße für einen jungen Mann. Ja. Tim, wir rufen dich jetzt gleich mal an und geben dir noch ein paar Infos an die Hand, mit denen kannst du dann machen, was du willst, okay? Okay, alles klar, danke. Legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Danke, tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in und diese Woche in der Technik. Tim Dohnke. Jetzt sind wir 2 Wochen in der Osterpause und sind wieder da am Montag, den 13.04. in der Nacht von Montag auf Dienstag und in der dann folgenden Woche heißt unser Hauptthema mittwochs Gewalt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und schöne Ostern und freue mich sehr auf die Rückkehr hierher. Bis dahin, ciao. Tschüss.